Aber nach und nach glaubten die Menschen, Newtons absoluter Raum und die absolute Zeit seien der wirkliche Raum und die wirkliche Zeit der wirklichen Welt, in der wir wirklich leben. Dieser absolute Raum und die absolute Zeit, beide imaginär, sind der Raum und die Zeit, die du unbewusst mit dir herumträgst und durch die du die Welt wahrnimmst, ganz so, wie du die Welt durch die Fluchtlinien siehst, von denen ich dir im zweiten Brief geschrieben habe. Dieser absolute Raum und die absolute Zeit bilden die Bühne, auf der, wie wir und die Wissenschaftler meinen und wie Newton meinte, die Welt spielt. Auf dieser Bühne, in diesem leeren Raum-Zeitbehältnis, haben Wissenschaftler seit Newton ihre Modellwelt ersonnen und aufgebaut. Und sie haben uns eingeredet, dies sei die reale Welt unserer Erfahrung. Wir reden und denken und wir organisieren unser Leben so, als gäbe es wirklich eine absolute Zeit. Wissenschaftler versuchen, ihre Modellwelt so anzulegen, als läge die Zeit außerhalb der Ereignisse in der Welt. Wir haben zu glauben gelernt, dass die absolute Zeit auf einer einzigen geraden Linie von der unendlichen Vergangenheit in die unendliche Zukunft fließt, ohne Schleifen oder Verzweigungen und auch nicht als große Kreisbahn. Unser Leben ist nur ein kurzes Aufblitzen in dieser Zeit. Daran denken wir nicht häufig, denn es ist ein wenig deprimierend. Aber unser Leben ist vollkommen beherrscht von diesem Begriff der absoluten Zeit, die für jeden dieselbe und überall im Universum dieselbe ist. Die Zeit geht ohne uns weiter und wird weitergehen, wenn wir gestorben sind. Wir empfinden die Zeit als Hintergrund zu allem, was wir tun, zu jedem Augenblick unseres Lebens. Sie ist eine Art leeres Behältnis, in dem wir unser Leben unterzubringen versuchen. Unsere vage Vorstellung von Zeit ist die einer Linie auf weißem Papier. Wir teilen sie in Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden ein. Die Sekunden ticken dahin und die Zeit geht uns aus. Wir hasten umher und versuchen so viel wie nur eben möglich an Erinnerungen und Gedanken und Bilder unseres Lebens in die Zeit zu stopfen. Was wir tun, erleben wir eigentlich nicht dann, wenn wir es tun. In jedem Augenblick ändert sich unser Leben, aber wir fühlen es nicht. Wir empfinden die Qualität des Augenblicks nicht. Erst am Ende des Tages oder des Jahres blicken wir zurück und ziehen Bilanz, um zu sehen, wie erfolgreich wir waren. Als ich klein war, sagte meine Mutter bei allem, was Spaß machte, immer: »Also, das wird uns eine nette Erinnerung sein, nicht?« So sind wir immer mehr darauf aus, unserem Gedächtnis immer mehr Erinnerungen einzuverleiben, ohne sie wirklich zu erleben. All das ist sehr traurig. Dabei gibt es in Wirklichkeit keine absolute Zeit außerhalb der wechselnden Ereignisse. Auf keinem Gebiet der Wissenschaft gibt es irgendetwas, das auf die tatsächliche Existenz einer linearen, universalen, objektiven Zeit hindeutete. Die Wissenschaft hat einfach angenommen, dass es diese Zeit gibt, und wir glauben inzwischen an sie und lassen unser Leben von ihr vorwärts peitschen, häufig bis zum Zusammenbruch. Wir können uns ein Leben ohne sie nicht vorstellen.